Hat man gleich gehört, eine neue Brooklyn Bounce. Hallo Nachtschwärmer, 22:09 Uhr, jetzt geht wieder ins Wochenende hier. Wir haben wieder Gewinnspiele ohne Ende, neue Songs bis zum Abwinkeln und jede Menge Spaß. Die explosive Minute. One, two, three, push it back. Cooling by day, then at night, working up a sweat. Come on, girls, let's go show the guys that we know how to become number one in a hot body show. Now push it. Back to the old school. Gleich nach halb kommt unser erstes Gewinnspiel nach Schwärmer und da gibt es wieder eine CD zu gewinnen. So, ich dachte, es ist ruhig, es ist einsam, aber es ist nicht so. Tickets Wochenende und hier ist euer Charlie. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Footballstar Al Bundy. Ja. Und hier mit Liebesspielen und Liebestipps aus der Spieldose, hier euer Allzeitbeliebter Herrgott Doc Snyder. Ey, Al, wir haben Besuch. Was zum Teufel willst du hier? Wir werden zusammen schwimmen lernen im Meer der Frequenzen heute Abend, lieber Al. Das ist gut, das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Hey, ihr kennt gefälligst mehr Dampf. Das ist total verrückt. Oh, one, two, three, four, radio. Radio. Thank you. Nachtschwimmer, das ist unser Internetgewinnspiel. Diese Lösung eintragen unter www.charlie2000.de im 8. Gästebuch. Und da hat es ja letzte Woche ein bisschen Störungen gegeben. Da konnte ich nichts dafür. Man kam nicht ins 8. Gästebuch rein. Da war die Tür verklemmt. Helge, hast du was gemacht? Steckst du dahinter? Oder wie sehe ich das? Irgendwie steckt ja dahinter, ja, wa? Ich war in einem Kaufhaus und habe mir einen Dietrich anfertigen lassen, weil ich ja normalerweise, so kennst du mich ja auch, nicht unbedingt für diese neuen Sachen bin und habe dann die Türe zum Internet einfach abgeschlossen. L, ha? Jetzt halt mal die Luft an, so lange bis du blau anläufst. Na, Nachtschwimmer, ist schwierig. Vielleicht ein kleiner Hinweis, eine Hilfe. Einer von den ehemaligen Beatles steckt da dahinter. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die irren Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, schau mal, da bin ich wieder. Oh, Charlie Boy. Oh, Charlie Boy. Du bist mein Lollipop. Hey, hey! Boom, boom, boom. Wir haben 23.15 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Der Song heißt Das Licht. Und bei mir sind immer noch die Lollis im Studio. Und die sind ja morgen, Samstagmorgen Abend, in Rülsheim, in der Dampfnudel. Und die Dampfnudel ist ja weit bekannt. Da waren schon x Veranstaltungen. Da ist die höllische Partynacht. Und die Lollis haben ja mir meinen Song gemacht. Der ist ja so toll. Ich bringe ihn nachher noch. Und wir haben 3x2 Karten zu verlosen für die Veranstaltung morgen Abend in Rülsheim. Wie viele sind schon weg? 2. Okay, anrufen. 0138 8000. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musiker? Radio, Radio, Radio, Radio, Radio Regenbogen. Schon mal jetzt noch zu unserem Online, zu unserer Online-Geschichte. Heute zum ersten Mal im Studio seid ihr live, wenn ihr über das Internet mich erreichen wollt. Ich habe den Bildschirm neben mir. Manche glauben nicht, dass ich wirklich da bin im Chat. Da fragen einige nach. Beim Bart des Propheten, Al, helf mir, wir sind doch wirklich live hier, oder? Und da drüben steht der Bildschirm. Wenn ich ja heute beim Friseur gewesen wäre, dann könnte ich ja noch eine Live-Chat an eine Kamera reinmachen. Ha? Was meinst du? Ah, das müssten wir eigentlich machen mal. Ha? Oder sollen wir es gleich machen, Erl? Komm, ich bring mich auf Vordermann, dann schließ mal eine Kamera an, ha? Um dir zu helfen, habe ich eine Liste mit den 10 wichtigsten Dingen aufgestellt, die du tun musst, um etwas attraktiver zu werden. Nummer 10. Wirf dir einen traditionellen islamischen Schleier über, der alles bedeckt außer den Augen. Erl, reiß dich zusammen. Nummer 9. Kauf dir einen Schwingschleifer für deine spitze Zunge. Danke. Nummer 8. Pudelmütze. Nummer 7. Zieh die Pudelmütze runter bis zur Kniescheibe. Danke. Nummer 6. Bezahle eine attraktive Frau dafür, dass sie sich Tag und Nacht vor dich stellt. Das mache ich. Nummer 5. Ganzkörperlifting. Nummer 4. Zieh auch eine Plastiktüte über die Pudelmütze. Aber jetzt reicht's gleich, Schuhverkäufer. Nummer 3. Rasier dir eine Glatze und lass dir Cindy Crawfords Gesicht auf den Hinterkopf tätowieren. Der ist unmöglich heute. Und ihre 20 Stunden täglich rückwärts gehen. Ich werde gleich Helge zur Hilfe bitten. Du kriegst gleich Ärger, ja. Nummer 2. Nimm dir eine Kellerwohnung oder zieh am besten gleich zu dem Maulwurf. Der ist unmöglich. Nummer 1. Versuch den Präsidenten zu überreden, dass er Halloween nach dir benennt. Jetzt hast du Krieg. Disco Dips. Hallo Nachtschwimmer, hallo Blondies. Was machen fünf Blondinen nackt in der Innenstadt? Hm? Sie stehen vor dem Schlecker. Ja, ist schon gut. Oder was ist der Unterschied zwischen einem Huhn und einer Blondine? Das Huhn, das sitzt ruhig auf den Eiern. Jetzt wissen wir es. Ruhe. Ruhe. Darf ich hier im Ruhe bitten? Ich habe die Sache nicht mehr unter Kontrolle. Ruhe. Ruhe. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Wir haben gleich wieder volle Stunde, da gibt es Aktuelles und in der nächsten Stunde gehen sie wieder volle Kanne weiter. Dann wollen wir zusammen ein kleines Spielchen machen und zwar geht es um Singen, Trällern, deutscher Liedgüter hier über Radio Regenbogen. Da werde ich mit euch zusammen singen, also ruft fleißig an und dann werden wir zusammen ein Liedchen aussuchen und im Choral singen. Doc Schneider, wirst du selbst singen? Auf jeden Fall werde ich das Liedchen vorsingen und dann mit meinen lieben Jüngern, die dann angerufen haben, zusammen im Chor ein wunderbares Stück zum Besten geben. Ja, da ziehen wir uns gleich zurück, oder was meinst du? Warum moderierst du nicht eine Gameshow? Der Kandidat kommt raus und sagt, ich will $10,000. Du schaust ihn an, ich komm raus, zahle es und das Spiel ist vorbei. Und wir nennen die Show Dieser Idiot Al. Das wird auch was, Doc. Ha? Auf jeden Fall, da wird er richtig reinpassen. Doc Snyder, du als alter House-Music-Freak. Renegade Master. Got the beat back, got the beat back. Give me the beat, give me the beat. Hey, Mr. DJ, where are you? Give me the bass. Boom, boom, boom, boom. So, wir haben hier wieder jemanden da, wo singen will. Ja, Manuela aus Heidelberg. Hallo. Ja, mein Schatzi, Wutzi, du bist wieder da. Wir haben vorhin schon schön lange telefoniert. Ja. Ja. I'm so happy. So, wir haben uns geeinigt gerade eben, dass wir zusammen ein Lied aus Bayern singen. Und zwar geht es da um ein kleines Mädchen, was beim alten Almöhi oben tief in den Bergen steht und mit dem Peter zusammen durch den Walde hüpft. Nicht wahr? Das ist Heidi. Ja. All right. Hallo Kelly, hallo Blondies. Wie heißt es, wenn eine Blondine sich schminkt? Das nennt man naive Malerei, nach Schwemmer. So, das ist zum Anfang. Meine Blondinenwitze. Doc, du hast mir sie weggenommen. Ja, warum haben es Blondinen schwer zu heiraten? Weil man sie nicht heiraten muss, um unbedingt Sex zu haben. So, das reicht jetzt hier. Das Schönste, was es gibt aus der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den gibt. Mein Freund, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. Hey, Nachtschwärmer! Heute zum ersten Mal online. Internetmäßig, ihr seid direkt bei mir im Studio nebenan hier. Am Monitor sehe ich alles. Ihr könnt chatten, Grüße schicken, E-Mails. Ihr kennt Al Bundy. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Seite, da läuft eine Uhr rückwärts. Genau sind es jetzt noch 231.200 Ungrad Sekunden bis zur nächsten Al Bundy-Folge bei ProSieben. Zum Beispiel. And absolutely free of bad feelings. Ihr könnt Grüße schicken. Wir werden nachher noch ein paar vorlesen. Die Adresse www.charlie2000.de. Und by the Kelly-Fans, Blondinen-Fans. Über 100 Bilder von Kelly sind da drin. Könnt ihr euch anschauen. Doc Snyder ist noch hier? Auf jeden Fall. Und ich schaue mir gerade die Kelly-Bilder an. Ich muss dir sagen, allererste Sahne. And understanding. Where rules don't exist and borders has long faded away. Open your mind for love and unconditioned acceptance. Allow space for all feelings deep inside of your soul. Al, bist du bereit? Jetzt kann die Post Ready, steady, ready, go! Power Radio. Verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. 1.58 Uhr nach Schwemmer. So schnell sind wieder die 4 Stunden rumgegangen. Cream, die Clubhymne für den Sommer von Pete Blank und Jasper Jones. Cream, ab Montag. Metal Tracks, Techno Vibes, das Album mit den Top Hits Future Vibes und Mystery in Space. Out now. So, mit dem Song von Pete Blank und Jasper Jones. Die war ja letzte Woche live bei uns in Aachen im Fun Factory. Ich war leider selbst nicht da, aber es muss spitze gewesen sein. Sagt Charlie. Tschüss und Doc. Und Doc Snyder sagt schönes Wochenende an euch, ihr Lieben im Regenbogenland. Macht's gut. Erl, sagst du auch Tschüss? Ich brauche einen Doktor Schlag die Weiber tot. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Ja, mein Hoch. Erl, du hattest keinen mehr Hoch seit unseren Flitterwochen. Und selbst da war es weit unter Halbmaß.